Damen und Herren, liebe Jungs und Mädchen, hier spricht Sir Frank mit der Sendung. Ich bin extra auf den Dachboden gekrabbelt, um für Sie Beatles Singles herauszusuchen, und zwar Beatles von anderen gespielt. Wenn Sie also ein Knistern oder Knacken hören, dann gehört es zu der Zeit. Zu der Zeit, die sich in die Plattenrille eingenistet hat. Mein Leben lang bin ich um die Welt gereist, nach San Francisco, London, Karachi, Südafrika, um diese Platten zu finden und sie Ihnen vorzuspielen. Fangen wir an mit einem der berühmtesten Beatles-Songs, Rührei. Paul McCartney in der Nacht hatte eine Idee, hatte eine Melodie, schrieb sie auf und spielte sie mit seinen Kumpanen im Studio unter dem Arbeitstitel Rührei, später bekannt als Yesterday. Ich habe hier eine Single auf dem Londoner Flohmarkt gefunden, 1967, Yesterday von Garnet Mims, accompanied by the Senate, begleitet vom Senat. Na aber, hallo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, yeah, certainly. I'm not half the man I used to be. Yesterday came suddenly, yeah. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I must have said something wrong. Now I'm long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, yeah. I wonder why she had to go. I don't know. The girl didn't say. I must have said. Live-Aufnahme auf einer Single, das ist selten. Nun werden Sie hören eine Version von dem Song Day Tripper. The Wall hat das interpretiert. In London habe ich die Platte gefunden und danach eine aus Amerika. In einem kleinen Shop fand ich diese Platte, die möchten Sie gar nicht haben. Da ist ein Sadomaso-Cover drauf, aber trotzdem, die Band heißt Obangis und spielt dann Helter Skelter. Also erst The Day Tripper und dann Helter Skelter. Yeah. Helter Skelter, ein selten gecoverter Song. Ich war dabei, als damals die Beatles im Studio diesen Song unter Einfluss von Drogen aufnahmen. Eine 20-minütige Version liegt mir hier vor, die ich heimlich mitgeschnitten hatte. Leider auch inspirierten Songs des populären weißen Doppelalbums der Beatles, auch den Mörder Charles Manson, der Helter Skelter und den Titel Piggies an die Wand schrieb mit dem Blut seiner Opfer. Nun hören wir eine andere Version dieses gleichen Songs von R.A.M. Peach. Am besten sagt man einfach Ram Peach. Ein deutscher Mann, der das interpretiert hat, rein auf einem Computer 1988, zu einer frühen Zeit mit Computer. Und zwar produziert ist diese Single, die mir hier vorliegt, von Klaus Voormann, dem Bassisten und ja auch dem Zeichner von dem Revolver-Album der Beatles. Ram Peach, Helter Skelter. bleiben wir bei dem Instrument Computer und hören von Uranium 1979 eingespielt den Song Eleanor Rigby. Kennen Sie Walter oder Wendy Carlos? Nun, egal ob Mann oder Frau, Walter Carlos hat diesen Song auch eingespielt, allerdings ganz korrekt auf dem Moog-Synthesizer. Ich weiß gar nicht, wann die Platte hier ist überhaupt. Ich glaube 72, 73 oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall ist sie definitiv nirgendwo anders veröffentlicht. Thank you. Nicht-Hits sind die besten Hits. So zum Beispiel auch She Said, She Said von den Beatles. Hier hören Sie jetzt die Single von The Gain. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Across the Universe von der Gruppe Laibach. Die habe ich in Ljubljana in Slowenien besucht. Sie haben ein eigenes Museum dort. Sie sind auch als bildende Künstler bekannt und machen neue slowenische Kunst, haben aber auch eben Beatles-Songs interpretiert. Zum Abschluss dieser Sendung Beatles von anderen gespielt, werde ich Ihnen jetzt ein Stück vorspielen von Daniel Johnston, den ich 1900 in San Francisco traf und dann nach Berlin, nach Deutschland einlud. Die Single ist Unavailable on Album. So, und sie heißt Love Me Do. Nun, Sie haben es geschafft, die Sendung ist vorbei. Wenn Sie wieder Lust haben, etwas zu hören aus meinem Archiv, dann schalten Sie nächsten Monat wieder ein, wenn es heißt Beatles von anderen oder Beatles von... Ich habe sehr viel auf Lager. Und die Sendung heißt... Nothing is real. Präsentiert von Ihrem Host Sir Frank. Desmond and Molly Jones.